Wir alle nichts Besseres zu tun. Bitte schön. Okay. Okay, so fangen wir an. Ja, hallo, guten Tag. Gönül ist mein Name. Ich bin als Assistentärztin auf dieser Station tätig. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, bitte sagen Sie mir Bescheid. Ja, sprechen Sie Sind Sie bitte ein damit? bisschen langsamer. Ja, natürlich. Okay. Ja, dann kann ich Sie So. besser verstehen. Okay. So, ich möchte einfach Fragen über Ihre persönlichen Daten fragen. Ja. So, danach, wir werden über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen. Alles klar. Aha, wie heißen Sie? Ich heiße Linus Müller. Ich bin ein Mann. Okay, Herr Müller, können Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, der Vorname ist Linus, Linus. Genau, und Nachname bitte. Müller, Mu-Umlaut, Doppel-L-E-R. Genau, okay, danke schön. Wie alt sind Sie und wann sind Sie genau geboren, Herr Müller? Ich bin 27 Jahre, bin geboren am 27.04.96. Okay, wie groß und wie schwer sind Sie, Herr Müller? Ich bin nicht so groß, ich bin 1,78. Sie sind groß, ja. Und wie schwer sind Sie? Euch wiegt so 72 Kilo. 72 Kilogramm. Okay. So, Herr Müller, was würden Sie sonst? Ja, wissen Sie, ich habe solche ganz, ganz heftigen Schmerzen. Und zwar hier so auf der linken Seite im Bauch. Ich bin nämlich, ja, das ist eine dumme Geschichte. Ich bin Skateboard gefahren. Ja. Und dann bin ich hingefallen und bin gegen einen Zaun geprallt. Und dann hatte ich ganz starke Schmerzen. Aber die haben sich dann eigentlich so ein bisschen verbessert und dann bin ich auch erstmal nach Hause gegangen und war eigentlich, ja, dann wurde es ein bisschen besser. Okay, Und wann dann, genau können Sie bitte mir sagen? das war heute Vormittag. Heute Vormittag. Aha, okay. Und dann habe ich mich halt zu Hause hingelegt und dann hatte ich das Gefühl, die Schmerzen werden besser. Und Okay. ich hab mir dann gedacht, oh, das ist draußen so warm und wenn das so weh tut, wenn ich mir da was weiß ich, die Muskeln geprellt habe oder so, wenn da ein Bluterguss kommt, dann kühle ich das mal ein bisschen. Habe ich ein bisschen gekühlt und ich hatte das Gefühl, ja, Okay, wird so, besser. Und Herr jetzt sind mit Müller. einmal die Schmerzen ganz schlimm geworden und Ja. dann hat mich also. Ja, dann hat mich ein Nachbar hierher gebracht und ich konnte das nicht mehr aushalten. Genau, okay, Herr Müller, können Sie bitte mir sagen, wo ist die Schmerzen? Wo ist genau? Der Schmerz Linker Bauch, ist Ober oder unten? oben im Bauch, also Ober, oberhalb okay. vom Bauchnabel und auf der linken Seite. Ja, okay, ich verstehe. So, können Sie diese Schmerzen beschreiben? Sind sie eher sichernd, dumpf oder stechend oder diffus? Wie kann ich die beschreiben? Also ich würde sagen, dumpf ist richtig. Ich habe so einen Druckschmerz und ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es mir wirklich ganz schlecht geht, ja. Mein Herz klopft ganz doll und puh, ja. Haben Sie Herzklopfen, richtig? Bitte? Haben Sie Herzklopfen? Ja. Okay, was ist mit Atemnot? Haben Sie Atemnot? Nein, Luft bekomme ich wohl, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mir jetzt sehr, sehr schlecht geht. Aha, okay, können Sie bitte beschreiben, können Sie bitte mir sagen, wie stark ist die Schmerzen in einer Schmerzskala? 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen Oh, entspricht. die sind bei 8 bis 9, würde ich sagen. Also, das 8 ist bis wirklich 9. kaum auszuhalten. Das sind sehr starke Schmerzen. Ja, es tut mir so leid. Herr Müller, können Sie bitte bis am Ende unseres Gesprächs aufhalten, bitte? Dann Ja, muss ich ja lieber wohl, ja, wenn links. es schnell geht jetzt, ja. Aber Ja, mir ist okay. wirklich, ich habe Angst und puh, und mir ist wirklich ganz schlecht. Ja, ich verstehe. Also, Frau Herr Müller, können Sie bitte mir sagen, bitte, Sie haben hingefallen, richtig? Sie sind Ich hingefallen. bin hingefallen, ja, ich bin mit dem Ja. Skateboard gefahren und da hat man ja Okay. schon ordentlich Geschwindigkeit drauf, ne? Ja, okay. Sie haben sich verletzt, haben Sie Verletzung bemerkt im Ja, also die, Bauch, auf der Brust linken oder Körperseite Blut? hab ich blaue Flecken, ja. Ne? Blaue Flecken, okay. Okay, wo genau ist diese blaue Flecken? Naja, ich glaube, so an Hani der be? Hüfte sind welche, am Onu Oberschenkel. nereden buldun? Bitte? Masamdan. Onlar bir şeyi asmak için. Okay. Also am Oberschenkel und an der Hüfte und eben auch so im Bauchbereich. Auch im Bauchbereich. Ober links. Ja, alles auf der linken Seite. Ja, okay, alle sind linke Seite. Okay, so jetzt momentan Sie haben Bauchschmerzen, richtig? Auch Ich haben habe Sie sehr, sehr schlimme Bauchschmerzen. Zwischendurch waren die besser, dann dachte ich, alles ist gut. Aber jetzt sind die Schmerzen wirklich ganz, ganz heftig. Okay, ist Ihnen schwindelig, Frau Müller? Schwindelig, schwindelig ist mir eigentlich nicht, nein. Okay, so ist Ihnen übel? Ja, mir ist eigentlich schlecht vor Schmerzen und vor Angst auch. Warum haben Sie Angst? Ja, weil das so schmerzhaft ist und weil ich mich so schlecht fühle. Ja, ich verstehe. Okay, bitte machen keine Angst. Sie haben sehr, sehr gut Entscheidung getroffen und bei uns gekommen. Ich werde mich mit Sie kümmern. Um Sie kümmern. Ich werde mich um Sie kümmern, Frau Herr Müller. Haben Sie sich übergeben, Herr Müller? Nein, nein. Okay, keine. Ja. Okay, so. Haben Sie Husten? Husten? Nein, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe mich verletzt. Ich habe heftige Okay. Bauchschmerzen. Genau, ich verstehe. Jetzt haben Sie Kribbelgefühl oder Taubheitgefühl in Nee, Oberkörper Taubheitsgefühl habe oder ich in Schwing? nirgends. Wüsste ich jetzt nicht, nein. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie Fieber? Ich habe nicht gemessen, aber ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Okay, Schüttelfrost, Kaltschweiß oder Ja, so ein bisschen Nackschweiß? kaltschweißig bin ich schon. Also ich hatte so das Gefühl, ja, dass ich so kalten Schweiß habe, ja. Okay, seit wann? Auch Naja, heute Vormittag? direkt danach, Okay. ja, nach dem Unfall. Okay. Haben Sie andere Beschwerden, von denen ich wissen sollen, Herr Müller? Ja, ich weiß nicht, was ich noch beschreiben soll. Also mir geht's einfach schlecht. Ja, okay, ich verstehe Ihnen. Ja. Haben Sie Probleme beim Nasswasserlassen oder mit Stuhlgang? Normalerweise nicht. Ich bin 27 Jahre alt, also da habe ich ja hoffentlich nichts in der Richtung. Aber ob jetzt irgendwas ist, ich bin noch nicht so oft auf der Toilette gewesen. Aber das hat natürlich wehgetan, klar, wenn ich versucht habe zu drücken. Aber die sonst das war das, glaube ich, alles normal. Okay, ich verstehe. Das ist gut. Herr Müller, haben Sie etwas probiert, um Schmerzen zu lindern? Ich habe ja gesagt, ich habe das kühlt. Okay. Nur Bauchbereich oder auch im Schenkelbereich und Nein, Hüfte? ich habe da, ja, wo die blauen Flecken waren, habe ich halt ein bisschen gekühlt. Und ja, ich Okay. hatte dann eben das Gefühl, das Hinlegen zu Hause, dass das erstmal geholfen hat, dass es ein bisschen besser wurde. Und mit einmal wurden die Schmerzen aber ganz schlimm. Okay, verstehe. Also die Schmerzen sind immer da oder gehen und wieder Jetzt sind zurückkommen? sie immer da, ja. Seit Vormittag nach dem Unfall oder? Da waren sie erst ganz stark, dann haben sie sich verbessert und plötzlich wurden sie wieder schlechter. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Ja, okay. Jetzt Haben Sie geschwollene Bauch oder Bein Ist mir bemerkt? nicht, ja, also ein bisschen Schwellung ist da natürlich von den blauen Flecken, ja. Okay, so haben Sie Bewegungsstörungen. Können Sie gut bewegen oder? Na, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Ich kann mich nicht bewegen, nein. Alles klar, okay. Haben Sie Rötung in irgendwo außer diese roten Flecken, blauen Flecken? Auch Nee, Rötung, sonst Rötung? Wärmung? Ja, das ist so zwischen Rot und Blau. Also da sind so ein paar rote Stellen, ja, wo ich halt draufgefallen bin. Okay, haben Sie Wärmung bemerkt? Was habe ich gemerkt? Heißer Gefühl. Wärmung in irgendwo. Ach, Hitze. Hitze. Hitzegefühl. Ja. Wärmegefühl. Nee, eher, ja, so ein bisschen da, wo diese Schwellungen sind. Deswegen habe ich das gekühlt, ne? Ja, okay. So, Frau Herr Müller, okay. So, haben Sie andere Beschwerden vielleicht, oder? Nee, aber die reichen mir völlig, die Beschwerden, die ich habe. Ja, okay. Ja, alles klar, ich verstehe. So, als Vorerkrankungen, Herr Müller, haben Sie irgendwelche Erkrankungen? Ja, also ich habe also Neurodermitis schon als Kind. Da hatte ich das so hinter den Ohren und an den Armen und in den Kniekehlen. Welche Knie? Welche Seite? Auf Arm, beiden Ofen, Seiten. Knie, Beidseite. Okay. Als Sie Kind war, richtig? Ja, also ich habe seit der Kindheit, Okay, ne? seit Kindheit. Aber ich habe das Perfekt. immer noch. Okay, ich verstehe. Wie alt waren Sie? Ach, ich glaube, als ich so 5, 6 war, hat es angefangen. 5, 6. Ja, okay, ich verstehe. Okay, haben Sie andere Erkrankungen auch? Oder Erkrankungen Ja, auch oder also ich nur? hatte jetzt in den letzten Jahren ziemlich viel Stress und da habe ich ein bisschen Migräne mal bekommen. Also da habe ich so 2 bis 3 Mal im Monat habe ich so Migräneattacken. Ja, ich verstehe. Es tut mir so leid. Okay, waren Sie schon beim Hausarzt wegen Ja, dieser natürlich, da bin ich in Beschwerden? Behandlung, ja. Ja, sehr gut. So, welche Medikamente nehmen Sie oder nehmen Sie irgendwelche Medikamente ein? Regelmäßig oder ab und zu? Bitte? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente Ja, also regelmäßig oder ab wenn und ich zu? diese Kopfschmerzen habe, dann habe ich halt immer Aspirin dabei. Okay, wie viel Milligramm und wie viel mal? Oder bei Bedarf. Ja, ich nehme da so, glaube ich, 500. Und wenn eine nicht hilft, muss ich noch eine nehmen. Ja, okay, bis Und für die zwei. Neurodermitis habe ich halt, wenn das schlimm wird, so eine Salbe, die ich da drauf tun kann. Ich glaube, das ist so eine Kortisonsalbe. Cortisonsalbe, okay, das ist auch bei Bedarf, richtig? Ja, die nehme ich nur, wenn das gerade wieder unangenehm ist, ja. Okay, so andere Medikamente sind auch oder nur das? Nee, das mehr Aspirin nehme ich sein. nicht. Okay. Herr Müller, wurden Sie schon einmal operiert? Ja, Wie viel mal? ich hatte, ja, ich bin so ein Unfallheld. Ich hatte einen Bruch am linken Oberarm und auch noch eine Platzwunde am Kopf. Und da bin ich auch mit dem Fahrrad damals gestürzt und das musste operiert werden, also Okay. der Armbruch. Okay. So, wann war das Vor genau? 5 Jahren war das. Vor 5 Jahren, okay. Welche Operation wurde durchgeführt? Wissen Sie, vielleicht Ja, Plättchen-Osteosynthese oder so? man hat da eine Platte reingesetzt und Schrauben und die mussten dann hinterher auch wieder rausgemacht werden. Okay, wann wieder rausgemacht, diese Plättchen? Ja. Ja, wann genau? Vielleicht seit Oh, einem nach Jahr? 1,5 Jahren oder so. Anderthalb Jahre rausgenommen. Okay. So, diese Oberarmbruch, haben Sie irgendwelche Operationen auch gehabt oder Eine andere wurden Sie OP hatte ich schon? nicht, nein. Ja, okay. Ich verstehe. Okay, so, ist bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt, Herr Müller? Was ist? Ist bei Ihnen irgendwelche Allergien bekannt? Ja, ich vertrage kein Amoxicillin. Okay, Omaxicillin. Okay. Wie äußert sich diese Ja, da Allergie? kriege ich so einen Oder? Ausschlag. Okay. Okay, nur das? Oder haben Sie andere Unverträglichkeiten oder so? Ja, also eigentlich, das ist das Einzige. Ja, ich verstehe. So, Frau Müller, rauchen Herr Sie? Müller. Entschuldigung, es tut mir so leid. Herr Müller, rauchen Sie? Ja, also ich habe lange Zeit geraucht, aber eigentlich seit 4 Jahren rauche ich nicht mehr. Ja, Aber sehr gut entscheidet. Sie haben sehr ich gut habe, entscheidet, ja. also ein paar Jahre habe ich aber nicht nie doll geraucht. Ja, früher, wie viel haben Sie geraucht und für welchen Zeitraum? Oh, das war vielleicht so über 5, 6 Jahre. Da habe ich aber auch nur so ein halbes Päckchen am Tag geraucht. Ja, okay, ich verstehe. Aha, okay, Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ja, es spart Okay. viel Geld, ja. Ja, das ist auch wichtig. Trinken Sie Alkohol, Herr Müller? Ja, ich trinke so ziemlich regelmäßig jeden Abend ein Glas Wein. Jeden ein Glas Wein. Täglich. Okay. Haben Sie Kontakt mit Drogen, Herr Müller? Das ist nur eine standardmäßige Frage. Drogen, mehr habe ich überhaupt gar keine Erfahrung. Ja, okay, wunderbar. So, was machen Sie beruflich, Herr Müller? Ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Ich bin der Zugbegleiter. Okay, sehr gut. Haben Sie Stress beim Arbeit? Ja, weiß Gott, da hat man mehr als Stress, ja. Ja, ich verstehe. Die Züge sind immer zu spät und wir sind immer die Dummen. Die Leute beschweren sich bei uns. Ja. Ja, okay. So, sind Sie verheiratet oder haben Sie eine feste Beziehung? Ja, ich bin geschieden und ich habe aber eine neue Partnerin. Okay, neue Partner. Neue Partner oder Partnerin? Partnerin. Entschuldigung. Okay. Entschuldigung. Okay, so haben Sie Kinder? Ja, wir haben eine Tochter. Ist sie gesund? Die Tochter ist gesund, ja, die lebt bei meiner Ex-Frau. Okay, ich verstehe. Ist bei Ihrer Familie irgendwelche Erkrankungen bekannt? Vater, Mama, Geschwister oder Opa, Oma? Aber mein Zwillingsbruder, der hat Asthma, das weiß ich. Und ja, mein Vater, der hatte mal eine schlimme Krebserkrankung. Der hat Was für also Krebs, wissen Sie? ja, so im Dickdarm. Und da ist er mit Chemotherapie behandelt worden. Okay, mit welchem Lebensjahr Och, wie hat es alt war diesen der? Das ist Krebs? noch nicht so lange her. Da war der Mitte 50. Mitte 50. Wie Mitte 50? Wie 55 können wir sagen? Ja, irgendwie so 55, 56. Ja, okay, ich verstehe, okay. Hat er irgendwelche andere Erkrankungen auch oder nur das? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, ich verstehe. Was ist mit Ihrer Mutter? Ihrer Ja, die Mutter, hat ein bisschen Herr Müller. Hüftprobleme, die humpelt so ein bisschen. Da ist geplant, dass die irgendwann mal eine neue künstliche Hüfte kriegt, aber noch humpelt sie in der Gegend rum. Okay, sie wurde operiert, richtig? Nein, sie wurde noch nicht operiert. Sie Okay. soll eine künstliche Hüfte bekommen oder vielleicht auch zwei, aber im Augenblick wartet sie noch. Okay, ich verstehe. So, hat sie irgendwelche andere Erkrankungen auch oder nur Ich diese glaube nicht, nö. Hüftprobleme? Ja, okay, ich verstehe. So, Herr Müller, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie Fragen an mich? Ja, was können wir jetzt gegen diese Schmerzen machen? Und mir geht es wirklich so unendlich schlecht. Ich fühle mich wirklich ganz Ja, klapperig. natürlich, natürlich. Ich möchte so als die körperliche Untersuchung, danach ein paar Untersuchungen durchführen, wie Bauchultraschall und Thorax, ich meine Thorax, Bauch und Bein und Hüfte, Röntgen, Ah, weil okay. danach ich nehme Ihnen Blut ab. Und wenn wir brauchen mehr Untersuchungen, wir werden Ihnen Bescheid sagen. Okay? Okay. Alles Okay. klar. Ja, okay. Danke Haben schön. Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ja, haben Sie sich in den letzten 5 Jahren gegen Tetanus geimpft? Ah, ja, ich bin gegen Tetanus geimpft, ja. Haben Sie zum Unfallzeitpunkt einen Helm getragen? Ja, genau, hat er. Er hat einen Helm getragen und am Kopf hat er sich nichts getan. Okay, danke. Sehr gut. Ah, ja. Habe ich gesagt, meine Nachbarin hat mich gebracht. Also wahrscheinlicher ist eigentlich, dass er mit dem Notarztwagen gekommen ist, wenn ich das so angucke. Ja. Wann hatten Sie das letzte Mal Aspirin eingenommen? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist schon länger her, jetzt nicht die letzten Tage. Okay, danke schön. Wann haben Sie letzte Mal etwas gegessen? Ja. Oh, auch eine gute Frage. Ja, also zum Frühstück habe ich zuletzt was gegessen. Unsere Kollegin hat gefragt, aber ich möchte wieder ausführliche Fragen stellen. Seit Beginn ihres Unfalls ein Stuhlgang oder Gehirnwinde ab? Das ist mir nicht, also ich habe da wohl einmal Stuhlgang gehabt, aber das war unauffällig. Okay. Und Urin? Welche Farbe? Ja, Welche Farbe? also Wasser lassen musste ich auch und das war auch unauffällig. Dankeschön. Vielen Dank. Nee, also arbeiten war der nicht mehr danach. Die Sind Sie nach. Frage kam noch, ja? Bitte. Entschuldigung. Ja, sind Sie nach dem Unfall ohnmächtig geworden? Nein, ich meine, ich war die ganze Zeit bei mir. Okay. Haben Sie aktuell offene Stelle? Offene Hm, Wunde? ja, vielleicht so leichte Schürfwunden, das müssen wir uns gleich mal angucken. Abschürfen. Aber also, dass da jetzt irgendwie eine große Wunde war, die geblutet hat, das war nicht, nein. Und wie war Ihre Geschwindigkeit? Bitte was? Wie war Ihre Geschwindigkeit? Geschwindigkeit. Ach, Geschwindigkeit. Oh ja, wie schnell ist man mit so einem Skateboard? Ich denke, man fährt vielleicht schon so 25, 30 Stundenkilometer. Ja, vielleicht 20. Ja, so schnell fährt man vielleicht. 20, 25, denke ich. Keine Ahnung, wie schnell man fährt. Ja. Und haben Sie vor dem Unfall etwas Ungewöhnliches bemerkt, zum Beispiel schwarz vor den Augen oder Nein, so also mir ging es etwas? gut. Mir ging es gut. Ich habe nur diesen blöden Zaun, da diese Schwelle nicht gesehen und bin gegen den Zaun geknallt. Aktuell haben Sie Nackensteifigkeit? Nackensteifigkeit, nein. Und Lähmung oder Kraftlosigkeit in der Extremität? Nein. Danke. Okay, danke schön. Frau Gehild, ich möchte eine Kurse so schnell vorstellen und dann Gönül vorstellen, wenn Sie in Ordnung ist. Nochmal, wen möchten Sie vorstellen? Ich möchte zuerst den Patienten vorstellen, mir, und dann, Ja. aber ganz kurz. Ja, okay. Hä? Er hat sich bei uns wegen heute Morgen nach der Unfall aufgetretener Beschwerden progredienter Bauchschmerzen im linken oberen Quadranten vorgestellt. Außerdem beschrieb er die Schmerzen als dumpf und drückend. Außerdem hat er seine linken Seite manchmal Eskoriation und seine linken Oberflanken eine Hämatom. Die Schmerzintensität wird auf der NRC mit 8 bis 9 angegeben. Ferner sind im Folgenden Begleitsymptome aufgefallen: Tachykardie, Nausea, Kaltschweißigkeit und Angst. Aufgezählte Nachfragen verneinte Fieber, Kopftrauma und Bewegungseinschränkung. Ja. Ja. Alles. Okay. Gönül. Ja, Bitte. okay. Hallo. Ja, guten Frau Tag. Oberärztin. Ja, guten Tag. Ich habe eine neue Patientin gesehen und ja, untergesucht. Ich Und möchte Ihnen vorstellen. untersucht, ja. Untersucht. Untersucht. Okay. Ich Nichts möchte Ihnen. dranbares Verb. Nicht untergesucht, untersucht. Nein, Weil... untersuchen ist ein nicht trennbares Verb. Ja. Ja. Also sagen wir, ich habe ihn untersucht. Ja. Okay. Ich habe Ihnen, ich habe da den Patienten untersucht. Untersucht oder Anamnesegeschirr durchgeführt. Untersucht. Können wir Noch sagen, nicht. aufgenommen? Was bedeutet? Also, ich habe einen neuen Patienten gesehen. Erstmal, ne? Untersuchung kommt ja nachher erst. Ja. Ne? Ja? Okay. Ich habe einen neuen Oder Patienten. aufgenommen, wie auch immer. Ja. Okay, ich habe einen neue Patienten gesehen und können wir sagen, ich habe aufgenommen, weil Ich es habe ist ihn nicht aufgenommen, stationär. ja. Es ist wie ohne stationär aufgenommen, können wir auch sagen, in Notaufnahme zum Ja, aber Beispiel. in diesem Fall würde man ihn ja auch stationär aufnehmen, ne? Ja. Ja. Ja, okay. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Ich möchte Ihnen vorstellen. Haben Sie Zeit Ja. für mich? Kurz Zeit für Ja, mich? Ja, danke natürlich. schön. Ja, danke schön. Herr Linus Müller, 27-jähriger Patient, geboren am 27.04.1998. 96. 98 oder 70? 96. Vier Ah, plus okay. drei ist sieben. Ja. Ja, okay. Ich habe Probleme mit 6 und 8. ja, 1,78 Meter groß, Wie groß? 72. 1,78 Meter groß. 78, ja, okay. 72 Kilogramm schwer. Ja. Okay, er hat, er ist, er wurde bei, bei er wurde bei ihrer Nachbarin bei uns gebracht. Von seiner Nachbarin. Er wurde von seiner Nachbarin zu uns gebracht. Er wurde von seiner Nachbarin von uns gebracht, Zu bei uns uns gebracht oder gebracht. okay, Von so uns. wem? Zu wem? Zu uns gebracht. Ne? Ja, von ihrer Nachbarin, Von von seiner Nachbarin zu uns gebracht. Er ist ein Mann, also ist es seiner seine Nachbarin, Nachbarin zu von uns uns gebracht. zu uns gebracht, okay. Zu uns gebracht. Ja, nach einem Unfall. Er ist hingefallen wegen Skateboard. Und Er ist hat selber sich gefahren oder ist er angerempelt worden? er ist hingefallen. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, die Frage. Ist er selber das Skateboard gefahren oder ist er von einem Skateboard angefahren worden? Selber, ja, Ja, selber er im stand selber drauf. Ja, hatte Naja, ordentlich Speed drauf, ne? ja. Ja, Okay. genau. Der Unfall hat heute vor Mittag passiert. Ist passiert, ja. Ist passiert, ja. Und der Patient habe dumpfe drückende Oberbauchschmerzen links. Auch habe Herzklopfen. Und Und warum ist nach er dem nicht Unfall. gleich gekommen? Weil nach dem Unfall die Beschwerden wurden besser geworden, haben besser geworden, Sind besser aber geworden, ja? sind besser geworden. Aber im Verlauf der Zeit haben sie sich verschlechtert. Ah ja, okay. Ja, deswegen er hat zu uns gekommen, von der Nachbarin zu uns gekommen. Ja, momentan habe er Empfindlichkeit im Oberbauch links und Flecken linkerseits, ganze Körper, blauen Flecken. Wie nennen wir die? Bräus. Hämatome. Ja, Hämatome. Hämatomen, ja, natürlich Hämatomen. Er hat momentan ja Hämatomen im linksseitigen Körperbereich. Ja, die Schmerzen sind, ja, ich habe schon gesagt, sich im Verlauf der Zeit verschlechtert. Ja, Schmerzskala? Wo liegen die? die Schmerzen. Schmerzintensität liege bei 8 bis 9 von 10 auf der Ja. Schmerzskala. Gut. Haben Sie den Patienten sofort Vitalparameter untersucht? Ja, ich muss Zahnarzt Vitalparameter untersuchen und körperliche Untersuchungen durchführen, ja. Aber Sie haben es noch nicht gemacht. Ich habe gemacht, ja, natürlich. Ich habe jetzt als körperliche Untersuchung und körperliche untersucht oder untersucht. Untersucht. Entschuldigung, ja, untersucht und Vitalparameter angemessen. Ja, und ich habe eine Ultraschall durchgeführt. Ja, aber in diesem Fall, wenn wir sagen, ich habe gemacht, es ist, wird nicht Verdachtdiagnose sein, es wird Diagnose sein. Ja, aber wenn ein Patient mit diesen Ich Beschwerden werde kommt, nachfragen. wenn ein Patient Aha. mit diesen Beschwerden kommt und Ja, mit diesem ich muss körperlich der Patient körperliche Untersuchung und Blutentnahme machen, Labor, ich meine, ja, und einfach mal auch, gucken, ob der überhaupt ja, noch körperliche eine Untersuchung, vernünftige Vitalparameter, Herzfrequenz hat. Ja, ja, so, der Vitalparameter. Patient müsste eigentlich in den Schockraum oder in den Notfallraum. Genau, Ja, oder auf die ja. Intensivstation. Genau, stationäre Aufnahme, ja. Ja. Habe Ja, stationäre Aufnahme, so als also stationäre, intensive Station. das würde ich sagen, ist das Hauptproblem jetzt, dass sie praktisch weitergemacht haben mit den Fragen. Ohne zu sagen, wir unterbrechen jetzt. Ich muss Sie jetzt erst körperlich untersuchen. Wir machen jetzt Aha. erstmal eine Überprüfung der Vitalparameter und Monitoring und alles andere frage ich dann hinterher. Ja, genau, Ne? okay, ja, danke schön. Aha, natürlich. Also das denke ich mal, wäre in so einem Fall wichtig. Aber na gut, also wir tun jetzt mal so, als hätten Sie es nicht gemacht und Sie erzählen weiter, was Sie über den Patienten rausgefunden haben und was Sie daraus schließen. Ja? Ja, natürlich. Ja, wir können sagen, Ihnen Blutung sein. Deswegen, ich möchte so als Intensivstation aufgenommen. Ja, und Überwachung ist sehr wichtig. Genau. Ich überwache den Patienten 24 Stunden immer. Und ja. Gut, was hat der Patient, was hat er noch für Beschwerden geschildert oder wie haben Sie weitergefragt? Ich will Sie jetzt nicht ganz aus dem Konzept bringen. Aha, ja, Schwellung und Hämatomen, Hitzegefühl. Ja, gibt es bei Patienten bei dem Patienten vorhanden? Lokale Hitzegefühl oder generalisierte Hitzegefühl. Ich denke General. lokale Hitzegefühl. Nur da, wo die Schwellungen sind, hat er gesagt. Ja, Er fühlt sich lokal. nicht heiß, er fühlt sich nicht Ja, fiebrig. lokale. Ja, lokale, natürlich, ja. Diese linkseitige Hitzegefühl. Aha, ja. Aha. Was Dann noch kann man sagen? die Anamnestischen Ordnung. Ja, weiter die ganzen Fragen, die Sie gestellt haben. Sie haben ja eine Menge Ja, noch. okay. Ja, soll ich weitermachen mit Ja, Patienten und natürlich. Vorstellungen? Ja. Ja, okay. Vorerkrankungen bei den Patienten, Neurodermitis bekannt, hinter Ohren, Arm und Knie beidseitig, Also hinter den Ohren und an Kindheit. den Armen und in den Kniekehlen beidseits. Okay. Und seit wann hat Ja, er das? Seit Kindheit, Seit der seit Kindheit, genau. als er 5 oder 6 Jahre war. Ja, und stressbedingte Migräne, hat berichtet. Die Migräne, diese Migräne kommt als Attacken, Migränebeschwerden kommt als Attacken 2, 3 Mal pro Monat. Und der Patient nehme dagegen gegen Kopfschmerzen Aspirin 500 Milligramm bei Bedarf bis ein oder zwei Tabletten und gegen Neurodermitis Salbe, Cortisolsalbe bei Bedarf unklare Dosis. Ja, Operationen, Voroperationen, linke Oberarmbruch, Fraktur nach dem Fahrradunfall vor 5 Jahren, Fraktur. Die Fraktur wurde mit Platten behandelt, Plattenosteosynthese beim Osteosynthese. Patienten durchgeführt. Ja, und ja, nachdem 1,5 Jahre Jahren Platin, ja, Jahren, Plätzchenentfernung wurde wurde das durchgeführt. Metall entfernt, genau. Und Allergien bei den Patienten Amoxicillin-Allergie bekannt. Diese Allergie äußert sich durch Exanthem und Noxenallergie. Der Patient ist nicht Raucher momentan, aber früher täglich halbe Packung für 5 bis 6 Jahre geraucht. Seit wann raucht Alkoholkonsum er nicht mehr? seit 4 Jahren Okay, auch nicht mehr. Ja. Alkoholkonsum, ein Gläser Wein täglich. Ein Kein Glas Kontakt Wein mit. täglich, ne? Ja, ein Glas Wein täglich. Keine Kontakte mit Drogen. Kein Kontakt. Sozialanalytisch arbeite als Zugbegleiter beim Deutschen Bahn. Bei der Und Deutschen. ja, stressig. Es Er ist arbeitet stressig, sich ja, sehr kann man sich stressig. vorstellen. Ja, er sei geschieden, lebe mit ihrer Partnerin, habe eine Mit seiner Tochter Partnerin. mit seiner Partnerin. Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Mit ihrer Partnerin. Mit seiner Partnerin, ja. Er habe eine Tochter, sie ist ganz gesund. Die Tochter lebe mit ihrer Mutter. Sehr gut. Familienanamnestisch, ja, Vater litt an Krebs, Dickdarm, Krebs, Kolonkarzinom. Chemotherapie, mit Chemotherapie behandelt, Chemotherapie behandelt. Er hatte diese Krebs mit 55 Lebensjahr gehabt. Mutter, ja, habe Probleme mit Hüftprobleme. Ja, der Patientin sagte, sie muss operiert behandeln. Muss Operieren, operativ ja. behandelt werden, ja? Ja, Wie nennen wir muss. das? TEP, totale Endoprothese, ja. Genau. Und wie Ja, heißt die Erkrankung? Gonarthros. Coxarthrose. Hüfte. Coxarthrose. Nicht Ja, Knie. Coxarthrose. Ja, Entschuldigung, natürlich. Der Patient habe einen Bruder. Er leidet an Asthma. Okay. Gut. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, Innenblutung, wie kann Innenorganenblutung oder Ja, und was Milzruptur? speziell? Was war das? Ja, Milzruptur, Ja, kann sagen. was spricht denn dafür? Ja, blauen Flecken, Hämatom. Ja, aber was spricht noch dafür? Was hat er geschildert, sehr dezidiert? Starke Schmerzen, auch Die starken Schmerzen, ja. Und was noch? Übelkeit. Ja, was spricht noch für die Milzruptur? Ja, Er hat was Intervallschmerzen. Spezielles geschildert. Er hat was Spezielles geschildert. Er hat gesagt, die Schmerzen Intervall. waren erst ganz schlimm und dann sind sie besser geworden. Da dachte er schon, ach, so Genau, schlimm genau. wird es nicht. Und dann kamen sie wieder. Ja, können wir So. sagen Intervall oder wellenförmig? Ja, in ein Intervallierend. Intervall ist, wellenförmig trifft es nicht. Wellenförmig sind Schmerzen, die immer wieder kommen. Ja, aber er hatte starke Schmerzen, die sich dann gemäßigt haben. Und danach hat er mit einmal plötzlich wieder starke Schmerzen gehabt. So. Und so, das. Wie kommt das? Ja, Intervalle Schmerzen, Ja, so wie wie können wir kommt, was. beschreiben? Wieso spricht das für eine Milzruptur? Plötzlich abgetretene. Die Was? zweizeitige Milzruptur. Ja, erst gibt es das Trauma im Organ und nachher durch die Blutung und durch die Schwellung sprengt die Kapsel. Und dann werden die Schmerzen Ah, eben dann schlimm. Kaltschweiß. Ne? Ja, Kaltschweiß auch. Ja, er ist auch kaltschweißig und er hat Todesangst. Ja, so, dieser Ah, Patient okay. hat eine massive innere Blutung und dem ist seine Milzkapsel geknallt. Ja. Ja, Ja, genau. und das Genau. ist eben typisch, diese zwei Zeiten. Ne? Erst das Trauma, was die Organschädigung macht, Ja. dann die Blutung innern und danach, weil das eben gut durchblutet ist. Und danach die Sprengung der Kapsel und dann die massiven Schmerzen und die massive Befundverschlechterung. Genau, ja, genau. Ja, also deswegen wahrscheinlich Milzruptur. So, was könnte er denn noch haben oder zusätzlich haben? Meinen Sie differenzialdiagnostisch? Ja, differenzialdiagnostisch oder auch zusätzlich. Okay, zusätzlich, okay. Kann ja Flecken Was muss könnte er sich denn gebrochen haben? Aha, ja, Muskel, wegen Muskelverletzungen, Rhabdomyolis. Nein, nein. Wegen Muskelverletzungen. Nein, ihr habt mir das karisch Ich meine was anderes. Ja. Was könnte passiert sein? Er hat sich praktisch den linken Oberbauch angestoßen stark. Aha, okay. Ja, kann natürlich kann Nierenverletzungen sein. Sie Nee, meinen? ich meine noch eine Rippenfraktur. Aha, Ne? Das natürlich, könnte sein, natürlich. dass Ja, der ja, ja. praktisch den, Aber keine Luftnot deswegen, ich habe nicht, stimmt, hat er gesagt, ja. Aber er ja. hat natürlich gesagt, so, dass ihm das alles wehtut, auch beim Atmen, ne? Weil er eben diese wahnsinnigen Bauchschmerzen hat. Ne? Gut, Ah, okay, ich habe also, nicht, ja. jedenfalls, das könnte auch noch sein vom Unfallhergang her. Und ansonsten kann jedes Organ im Bauch natürlich verletzt sein. Ne? Gut. Okay. Ja, dann was machen Sie diagnostisch mit den Patienten? Ja, diagnostisch, ja, körperliche Untersuchung, Worauf achten Sie Blutentnahme, dabei besonders? Zunächst intensivstationäre Aufnahme und danach EKG. Zunächst Und was kriegt er körperlich. auch gleich? Was kriegt der gleich? Was kriegt der gleich? In was meine Sie? Na, ich denke, man legt vielleicht schon mal zwei Zugänge. Natürlich, ja, das ist traumatisch. Ja, zwei Zugänge, ja, Venus-Zugang, Ne? zwei Jede Seite Venus-Zugang, ja. ein, Flüssigkeit vorne sofort, ein. ja. Ne? Aha, So. Elektrolyt-Messung, Elektrolyt und danach Genau. gegebenenfalls Elektrolytgabe, ja. So. Ja, war gut, dann schade. Genau. Gar Und ganzen also Körper sehe was erwarten Sie, wenn Sie den Patienten untersuchen, körperlich? Womit ja, rechnen Sie? so als Inspektion, ja, Hämatomen, ja, vielleicht Fraktur, wie können Sie sehen? Ja, aber ist der zum Beispiel rosig oder ist der eher blass? Rosig, ja, ist wegen Blutung kann blass sein, auch. Ja, genau. So, dann wird er wahrscheinlich ja, er sagt ja selber, er hat Herzrasen. Er Ja, hat genau. also. Danach, ja, danach kann Schock durchführen. Ja, Danach also kann er Schock hat auf passieren. alle Fälle eine Tachykardie, ja? Hypovolemisch. Ja. Ja, der hat also einen schnellen Puls. So, Ja, und Beta-Parameter sind sehr wichtig, ja. ja, so, und dann, was könnte noch sein, dass man das allein schon sieht, wenn Sie den angucken? Es kann Bewusstsein verloren sein oder Kollabie, Das Patient kann Ihnen kann passieren, dass kollabieren. der Ihnen vor die Füße fällt, ja. Okay, so. Ja, aber es kann auch sein, dass man schon eine Schwellung am Bauch sieht, ne? Ja, Dass genau, man so sieht, natürlich. dass der Umfang mehr wird, ne? Ja. Ja. Also dass der unsymmetrisch, ne, der Bauchumfang ist. Gut. Und natürlich wird er Schmerzen haben. Gut, Sie machen dann Ihre Ultraschalluntersuchung. Und ja, Genau. da sehen Sie ja wahrscheinlich das Elend schon. Ne? Ja, Wenn Sie wir können. Ultraschallkopf draufhalten, was sehen Sie dann wahrscheinlich? Ja, wir können eine vergrößerte Milch sehen. Und freie Milch. Flüssigkeit wahrscheinlich, ne? Freie, ja. Ja, freie Flüssigkeit in den Bauch. Ja, In gut. den Bauch. Ja, gut. Was machen Sie labortechnisch ganz dringend? Ja, Blutbild, Entzündungsparameter, Herzenzymen, Elektrolyt, Und? Leberwerte, Renalwerte. Wie können wir Milz beurteilen mit Labor, Ja, können und Sie mir sagen? was würden Sie vorsichtshalber auch schon mal machen? Ja, selber machen. Sie meinen Sie als Labor oder Bildgebendeverfahren? Labor? Als Labor, ja. Ja, Blutbild, das ist Hämoglobin, Werte. Ja, aber Sie vermuten ja, dass der eine innere Blutung hat, wenn man den operieren muss. Irgendjemand hat schon gefragt, wann hat er zuletzt gegessen, wann Thrombozyten. hat er zuletzt Aspirin genommen. Ja, Man würde also gucken, Thrombozytenwerte. wie ist die Gerinnung und was hat er für eine Blutgruppe? Ach, genau, ja, Ne? Kreuzblut. Kreuzblut bestellen. Ne? Also Gerinnungsparameter. Blutkonserve bestellen. Ne? Ja, Ja. Gerinnungsparameter, Sie meinen, richtig? Gerinnungsparameter, aber auch Blutgruppe. Ja? Aha, okay, natürlich. Oh, sehr gut. Ja. Dankeschön. Ja, ah, ja. Gut. Ja, dann therapeutisch, was würde man machen? Therapeutisch, ja, wie habe ich schon gesagt, intensiv stationär auf Aufnahme und Überwachung, Überwachung, genau. ja, Zugänge, Flüssigkeit. Zugänge, Flüssigkeitgabe, Elektrolytgabe und Konzil, chirurgisches Konzil. Und natürlich auch was gegen die Schmerzen, ne? Ja, Schmerzmittel, habe Übelkeit, Antiemetikum. Was ist mit Spasmolytikum? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht, Krampfen ist nicht das Hypoalkoalämie. Problem, ne? Ja, weil Das ist vielleicht ein. Hohlorganverletzungen, wir können Spasmolytikum auch geben. Schade. Okay, was haben wir noch? Ja. Okay, ja, man würde versuchen, die Milz zu halten und durch Schonung, ja, und aber wenn die Verletzung zu stark ist, was würde man dann machen? Entfernung. Ja, dann muss die operativ entfernt werden, ne, ja. wenn das Organ nicht zu retten ist. Und man kann, glaube ich, trotzdem ohne Milz mehr oder weniger problemlos weiterleben. Ja, natürlich, ohne ne? Milz ist es möglich, ja. Ja. Gut. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit Herrn Müller ist. Ist ja ein junger Mann. Hoffen wir mal, dass er sich wieder erholt und dass es dem bald besser geht. So. Ja. Also, kleine Manöverkritik, große Manöverkritik. Also, das Allerwichtigste in so einem Fall, wenn Sie einen Traumapatienten kriegen, ja, jemanden mit so einer gravierenden Verletzung, der muss sofort untersucht werden. Da können Sie nicht weiterfragen nach und Eltern und Fixierung, Vorerkrankungen oder so. Ja, da müssen Sie unterbrechen und müssen sagen, wir müssen jetzt die Befragung unterbrechen. Ich muss jetzt erstmal Ihre Vitalparameter überprüfen. Okay, so jemand wird uns eine Zeichen geben. Sie können weitermachen oder wie? Genau, das wird in der Prüfung so sein. Genau. Und vielleicht geben die Ihnen noch irgendwelche Werte dann dazu, dass Sie sagen, der hat jetzt eine, was weiß ich, einen Puls von sowieso, der hat einen Blutdruck von sowieso, die Laborwerte sehen so und so aus. Kann sein, dass Sie das kriegen. Ich weiß das nicht, wie das im Einzelfall ist. Ja, aber jedenfalls können Sie nicht weitermachen mit jemandem, der da halb tot vor Ihnen liegt. Ja, dem geht es echt schlecht. Ja, und insofern, das darf Ihnen in der Prüfung nicht passieren. Ja, so, dann, ja. Entschuldigung, was können wir sagen? Jetzt, ich muss das auf einem Anamnesegespräch unterbrechen. Und was Sunas, ich muss sofort durchführen? Ja, also ich würde jetzt in diesem Fall sagen, wir müssen das Gespräch unterbrechen. Ich muss einige wichtige Untersuchungen im Augenblick machen und dann könnte man dem Prüfer gegenüber sagen, ich muss jetzt die Vitalparameter überprüfen und den Patienten erstmal notfallmäßig behandeln. Ja, auch wie auch Fixierung immer. Können wir sagen, Fixierung Bitte? Bei Traumapatienten, Fixierung. Fixierung? Warum ja, fixiert? ohne Warum Bewegung, fixiert? ich meine. Nein, warum fixiert? Nicht Gliedmaße, Extremität, nur Bauchschmerzen. Ja, vielleicht aber gibt es Immobilisation, Rippenfraktur. Das heißt, keine Nutzung, diese Falle. Das kann, Rippenfraktur können zum Beispiel Lungen verletzen. Aber unsere Verdachtsdiagnose ist Milzruptur. Ja, und deswegen Immobilisation ist nicht notwendig. Ah, alles klar. Okay, danke schön. Gut, so, und dann haben wir also das ist diese eine Geschichte, ja, so, dann, ich glaube, das ist immer eine große Schwierigkeit, wie ein Unfallhergang beschrieben wird, ja, das habe ich schon ganz oft erlebt, dass Kolleginnen und Kollegen da große Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen. Fragen Sie im Zweifelsfall noch einmal nach, damit Sie das richtig wiedergeben können. Dieser Patient ist also selber auf einem Skateboard gefahren mit relativ hoher Geschwindigkeit und ist dann gegen einen festen Gegenstand geprallt mit der linken Körperseite, gegen einen Zaun geprallt. Ja, und dann hat er geschildert, dass er sofort starke Schmerzen hatte. Pipapo. So, also linke Körperseite ist betroffen, das wissen wir. Und wir wissen, relativ hohe Geschwindigkeit, fester Gegenstand hat ihn gebremst, also haben wir starke mechanische Wirkung. Ja, gut, das muss man dann aber auch so beschreiben. Er ist mit der linken Körperseite gegen einen Zaun geprallt. Ja, so, dann weiß der Kollege, was passiert ist. Ja, so, ja. Das ist diese Geschichte. Dann haben Sie mit schöner Hartnäckigkeit immer wieder Bewegungsverben mit hat ins Perfekt gesetzt. Er hat gekommen. Nein, er ist gekommen. Danke. Immer noch. Ja, ja. Ja. Ja. Und Sie machen das, was alle gerne machen. Danach, ich nehme Ihnen Blut ab. Ja, das Verb kommt an zweite Stelle. Danach nehme ich Ihnen Blut ab. Ja, das ist nicht, Ihnen. Okay. Das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Es machen eigentlich alle und es kommt immer wieder vor. Nur, ich weise darauf hin, es sind die gleichen Fehler, die immer wieder auftauchen. Und ich sage es fast jedes Mal. Ja, gut. Augenblick. Ja, ich habe eigentlich sehr oft zwischendurch interveniert, wenn es sprachlich Probleme gab. Und das war relativ oft. Ja. Haben Sie gemerkt? Ich habe Sie relativ häufig unterbrochen. Das hat natürlich dazu geführt, dass Sie auch ein bisschen aus dem Konzept gekommen sind. Aber wenn ich das alles aufschreibe bis zum Schluss, ich kann das nicht alles notieren. Es sind zu viele Sachen. Man muss da manchmal stoppen und sagen, hallo, das heißt so und so. Ja? Ich habe also ziemlich viel zwischendrin korrigiert. Sie machen eben sprachlich einige Fehler. Ich weiß nicht, ob man Ihnen das krumm nimmt in der Prüfung oder nicht. Ich sage es Ihnen jetzt einfach, ja, dass diese Fehler da sind, ja, bitte, und bitte. Dass die auftauchen. Was viel besser geworden ist, ich konnte Sie deutlich besser verstehen, weil Sie langsamer gesprochen haben. Ja, und wenn Sie mal wieder so schnell wurden, habe ich gesagt, ich habe Sie nicht verstanden. Ich konnte Sie ja, wirklich nicht verstehen. Das war keine Show. Ich habe Sie wirklich zwischendurch aha, dann nicht okay. verstanden und habe nachgefragt. Okay, okay. Ja, okay, danke. Also, es ist noch ein bisschen Arbeit drin, ja, bei Ihnen. Sie müssen noch ein bisschen sprachlich arbeiten und sich vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich Vorformulierungen zu machen für die Sachen. Natürlich ist jeder Fall eine Überraschung, aber man kann schon gewisse Sätze vorformulieren, dass man eben sagt, familienanamnestisch fand sich beim Vater ein Kolonkarzinom vor 2 Jahren im Alter von 55. Ja, die Mutter leidet an Coxarthrose, Hüft-TEP ist geplant. Ja, so, dann, also das kann man ja schon vorformulieren. Das braucht man nicht jedes Mal neu zu erfinden. Ja. Ja, man kann sagen, der Patient nimmt keine regelmäßige Medikation oder es besteht keine regelmäßige Medikation. Bei Bedarf nimmt er Aspirin oder eine Salbe für seine Neurodermitis. Ja, so. Genauso an Operationen schildert er eine operative Versorgung einer Oberarmfraktur links vor 5 Jahren, die im Rahmen eines Fahrradunfalls aufgetreten ist. Ja, also man kann das, also man muss das nicht jedes Mal neu erfinden, die Formulierung. Man kann eigentlich schon immer die gleichen Sätze sagen. Aber wo ich natürlich abrate, diese Stereotypen Listenfragen, haben Sie Verdauungsprobleme? Haben Sie Probleme mit dem Wasserlassen? Haben Sie Schmerzen beim Atmen? Haben Sie? Also da kann man sicherlich variieren, aber eben diese Familienanamnese, Sozialanamnese, da kann man ein bisschen Sätze vorformulieren, dass man das nicht jedes Mal neu machen muss, ne? Wenn es schwierig ist. Ja. Ja, habe ich gut gemacht oder Fehler gemacht mit dieser Frage? Also ich meine, bei der Familienanamnese war irgendwas ein bisschen durcheinander. Ich kann es nicht mehr im Einzelnen sagen. Ja? Vielleicht müssen Sie noch mal reinhören. Ich habe gefragt, ist bei Ihrer Familie irgendwelche Erkrankungen bekannt? Nein, ich meine das im Bericht, im Arzt-Arzt-Gespräch. Aha, okay. Na? Also ich glaube, die Fragen machen Sie ziemlich souverän. Ja, und da gibt es, glaube ich, gar nicht viel dran zu meckern, sondern eben nachher im Bericht. Ne? Und also ich gebe zu, wahrscheinlich durch meine Nachfragen habe ich Sie zum Teil ein bisschen irritiert. Ja, das hat Sie ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Nur möglicherweise fragen die Prüfer auch nach, ich weiß es nicht. Welche Situation irritiert? Ich verstehe nicht. Ja, ich habe ihr doch reingeredet. Ja, ich habe dann zwischendurch korrigiert, ja, und habe dann nachgefragt. Und das ist sie natürlich nicht gewöhnt. Ja. Ja? Nein, das gefällt mir eigentlich. Danke schön. Ja, das gefällt mir sehr. Na? Und deswegen ist sie ein bisschen aus dem Konzept gekommen, vielleicht. Das könnte sein. Ne? Aber irgendwie, wo habe ich nachgefragt? Ich weiß gar nicht mehr. Also das geht ja auch schnell. Ich habe nicht alles auf dem Schirm. Aber ich glaube, ich habe an irgendeiner Stelle habe ich mal nachgefragt, wie lange Zeit er dazwischen hatte oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Müsste man jetzt nochmal reinhören. Ja. Ah, nee, ich habe gefragt, ob er selber gefahren ist oder ob er angefahren worden ist. Weil Sie gesagt haben, er hatte einen Unfall mit einem Skateboard. Ja, also, und das könnte ja sein, dass er von einem kleinen Jungen, der mit dem Skateboard über die Straße gefahren ist, angefahren wurde. Nein, er ist selber gefahren, ne, und ist selber gegen den Zaun geknallt. Ne? Und da hat die Oberärztin halt nachgefragt, wie war nochmal der Unfallhergang? Ja, und das ist aber bekanntermaßen eine große Schwierigkeit, das zu beschreiben, weil es da immer wieder auf Richtung ankommt und auf Bewegungsverben, die dann in der Vergangenheit mit ist, ja, beschrieben werden und nicht mit haben. Ja, so. Das sind halt die Probleme, die dabei auftreten. Aber was ich eigentlich gut fand, ganz am Anfang, sind Sie gleich so ziemlich zur Sache gekommen? Sie haben gesagt, er hat sich bei uns vorgestellt, er ist gebracht worden von der Nachbarin, weil er starke Schmerzen hat im linken Oberbauch, die aufgetreten sind nach einem Unfall. Ne? So, das hat mir gut gefallen, dass da nicht wegen irgendwas, was dann so ein Endlossatz war. Mhm, ja, gut. Wie gesagt, es ist ein bisschen Arbeit noch drin. Ja.